Telekom Fernsprechkabine Friedelstraße 34 an Radio APORE. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört außer einem abgefackelten Streichholz und einer Zigarettenkippe ein selbst hergestelltes Hinweisschild, das hier an der Außenseite der Fernsprechertüre angebracht ist mit der Aufschrift Junge Familie mit zwei Kindern sucht ab August 2008 eine schöne Wohnung mit 4 bis 6 Zimmern hier im Kiez. Ja, da suchen einige. Ansonsten, außer einigen Umzugskartons, die hier vor dem Büro der Firma Intertrans preiswerte Qualitätsumzüge übereinander gestapelt sind, und einem Herrn, der gerade den Laden von Sprouts und Moore betritt, hier in der Friedenstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.